Seht euch jetzt mal eure Hände an. Was könnt ihr damit alles machen? Könnt ihr damit winken? Oder könnt ihr damit klatschen? Und könnt ihr damit auf die Knie oder auf den Boden klopfen? Meine beiden Hände mit 10 Fingern dran, die können winken, schaut euch das mal an. Die können winken, schaut euch das mal an. Die können winken, schaut euch das mal an. Meine beiden Hände mit 10 Fingern dran, die können klatschen, schaut euch das mal an. Die können klatschen, schaut euch das mal an. Die können klatschen, schaut euch das mal an. Meine beiden Hände mit 10 Fingern dran, die können klopfen, schaut euch das mal an. Die können klopfen, schaut euch das mal an. Die können klopfen, schaut euch das mal an.